auch der Bass ist nicht sein Ding. Vom Klavier, da bekommt er nur Schwielen. Meine Berufung ist Götter-Gitarrist. Was des Sängers Zunge ist, das sind meine flinken Finger. Ich bin Götter-Gitarrist. Bei den Frauen gewinne ich immer. Nichts ist schöner als Gitarrist zu sein. Nichts, nichts. Was ist besser? Ich frag euch, was ist schöner im Rampenlicht allein? Schlagzeug spielen. Auf